Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Es ist einer der eindrucksvollsten Anfänge der Musikgeschichte. Ein Klang, der unsere Vorstellung in eine ganz bestimmte Richtung lenkt. Ein Klarinettenglissando, und schon sehen wir sie vor unserem inneren Auge. Manhattans überwältigende Skyline. Wir staunen über das Staccato der Lichtreklamen am Times Square. Und irgendwann schaukelt uns die U-Bahn swingend ins schwarze Harlem mit seinen Jazzclubs. If you make it there, you make it everywhere. Auch wenn New York als Symbol dessen, was Amerika der Welt verspricht, nur ein romantisches Klischee ist, so lieben doch unzählige Menschen diesen zur Stadt gewordenen amerikanischen Traum von Freiheit, Glück und Selbstbestimmung. Genauso wie die Musik, die als Soundtrack dieses klischeehaften Traumes gilt. Theater time. Broadway is buzzing with excitement and eagerly waiting to welcome an opening night performance at the Little Theater off Times Square. There'll be a crowd of onlookers and autograph fans on hand at the entrance to greet the celebrities who always attend a premiere on the Great White Way. So let's not miss a minute of the excitement. It's just a short walk around the corner. Will you join me? Hey Leute, sperrt die Ohren auf. Diese fantastische Musik, das sind wir. Bis heute ist dieses Stück Amerikas klingende Visitenkarte. Rhapsody in Blue lautet der Titel der Komposition, die im Jahr 1924 entstanden ist und mit der das Land von Freiheit und Abenteuer zum ersten Mal im Konzertsaal der Nationen seine markante Stimme erhebt. Das ist sie, unsere Mentalität, unsere Kultur und unsere Musik. Die Aussagekraft der Rhapsody ist jedoch genauso wenig ein Zufall wie ihr Komponist. George Gershwin. George Gershwin hat Amerika und unser Bild von Amerika genauso geprägt, wie er selbst von Amerika geprägt wurde. George the Wonderboy, der Wunderknabe, das erstaunliche Naturtalent zwischen Leichtigkeit und Anspruch, wie es nur ein brodelnder Schmelztiegel wie New York hervorbringen kann. Jung, dynamisch, unglaublich erfolgreich. Ein Kind vieler ethnischer Einflüsse, kreativ und zukunftsweisend, geistreich, aber dennoch nicht verbildet. Einer, der es geschafft hat. Der idealtypische Künstler einer aufstrebenden, optimistischen Nation. In unbändiger Lebenslust konnte sich Gershwin spontan und maßlos für alles Mögliche begeistern. Er war ein Energiebündel. Ob auf der Straße oder auf dem Golfplatz, er konnte nicht ruhig gehen. Er musste laufen. Selten nahm er eine Treppe Stufe für Stufe. Dazu fehlte ihm die Geduld. David Yoon in seiner Biografie des Komponisten. Music by Gershwin. Eine Phonorarität. George Gershwin als Radiomoderator. Music by Gershwin lautet der Titel einer Sendereihe, mit der 1934 Amerikas großer Sohn die ganze Nation vor den Rundfunkgeräten fesselt. This program comes to radio, headed by George Gershwin, America's leading modern composer, who brings us an intimate review of present-day music. Good evening. This is George Gershwin speaking. The orchestra has just played my song, Mine. Tonight I'm going to play you my latest composition, which I wrote a few months ago down in Palm Beach, Florida. Die George Gershwin Story beginnt in einem einstöckigen Backsteinhaus mit einem putzigen Vorgarten im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Dort kommt George Gershwin am 26. September 1898 zur Welt. Zufällig, könnte man sagen, denn die Familie führt ein recht unstetes Leben. Papa Morris Gershwin, ein unter dem Namen Gershowitz eingewanderter Petersburger Jude, der in Amerika den Mühsalen des russischen Militärdienstes entgehen wollte, wechselt Wohnung und Beruf wie andere Leute das Oberhemd. Restaurants, ein Papierladen, türkische Bäder, ein Spielsalon. Ihr alter Herr habe sich während ihrer Kindheit mindestens an 28 Geschäftsideen versucht, erinnert sich George' großer Bruder Ira, der später die Texte zu vielen Gershwin-Hits schreiben wird. Zunächst wächst George heran wie ein typisches New Yorker Straßenkind. Das Einwanderer-Babylon der Lower East Side mit ihrem Lärm und Schmutz, den großen und kleinen Gaunern, ist sein Zuhause. Musik? Nein. Sie spielt noch keine auffällige Rolle. Aber dennoch gibt es zufällige Begegnungen, die ein Hinweis darauf sind, was kommen wird. Zum Beispiel diese. Der 6-jährige George ist streunend unterwegs. Eine Penny Arcade, das ist eine Passage, in der Musikautomaten aufgestellt sind, erregt seine Aufmerksamkeit. Ein mechanisches Klavier klimpert. Noch heute sehe ich mich jedes Mal, wenn dieses Stück gespielt wird, vor mir. Da steht ein kleiner Junge barfuß und in einem Overall vor dem Lokal und saugt begierig die Klänge in sich ein. Auch die entscheidende Weichenstellung in Gershwins Leben ist wieder einmal ein Zufall. Im Jahr 1910 stellt Tante Kate, die Schwester der Mutter, aus Verlegenheit ein Klavier im Apartment ihrer Verwandtschaft unter. Das Instrument verändert alles. Denn George und das Piano sind eine Liebe auf den ersten Ton. Und es wird eine Liebe für immer sein. Eine akustische Zeitreise. Der erwachsene George Gershwin am Klavier. Moderne Technik macht es möglich, gestanzte Klavierrollen, die der Musiker als junger Mann bespielt hat, im heutigen Flügelsound zu rekonstruieren. So wie der Halbwüchsige von den Tasten nicht mehr wegzukriegen ist, wird auch der erwachsene Erfolgskomponist als fanatischer Klavierspieler bei Freunden und Bekannten bewundert, aber auch gefürchtet sein. Ob bei Cocktailpartys, in Hotelbars oder auf Probebühnen, der große Gershwin ist ein leidenschaftlicher, ideenreicher und brillanter Improvisator, über den ein Freund spottete. George gewinnt jeden 100-Meter-Lauf, insofern hinter der Ziellinie ein Klavier steht. George Gershwin und seine Tastenmanie. In diesem Zusammenhang fällt Folgendes auf. Die virtuose Kreativität des Amerikaners war eine Fähigkeit, die immer wieder gerade klassische Musiker von Maurice Ravel bis Alban Berg fasziniert hat. Wenn ich Gershwin zuhörte, war ich wie verzaubert. Oft ertappte ich mich bei dem Gedanken, etwas so außerordentlich Schönes kann es in Wirklichkeit nicht geben. Serge Koussevitzky, der Dirigent des Boston Symphony Orchestra und Lehrer von Leonard Bernstein. Er ist einer der Gründerväter der amerikanischen klassischen Musik. Zurück ins Jahr 1914. George Gershwin steht kurz vor seinem 16. Geburtstag und beschließt, seine Leidenschaft zu seinem Beruf zu machen. Seine auffälligen Klavierfähigkeiten helfen ihm dabei, denn er erhält eine Anstellung als Songplugger beim Verlag Jerome H. Remick in der 28. Straße. Tin Pan Alley wird dieser Teil Manhattans genannt, Blechpfannenallee, nach dem metallischen Klang verstimmter Klaviere. Denn die 28. Straße ist das kommerzielle Zentrum der amerikanischen Unterhaltungsmusik. There's no business like show business. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts ist Musik ein Riesengeschäft. Jedoch werden damals die Millionen nicht mit Tonträgern, sondern mit dem Verkauf von Notenmaterial gemacht. Dabei haben Songplugger eine wichtige Funktion. Sie sind Demo-Pianisten, die den Kunden potenzielle Hits zu präsentieren haben. Das Verlagshaus Remick ist eine der wichtigsten Stimmen der Tin Pan Alley. George, der jüngste Songplugger aller Zeiten. Allein das zeigt das immense Talent des musikbesessenen Teenagers, der niemals ein Konservatorium besucht hatte. Zunächst genießt Gershwin seine Arbeit. Doch bald möchte er mehr sein als ein lebender Klavierautomat, der die Hits anderer wie auf Knopfdruck abruft. Da ihm untersagt wird, eigene Kompositionen zu präsentieren, sucht er nach neuen Möglichkeiten. Er wird Probenpianist an Broadway-Theatern und knüpft zahlreiche Kontakte. Zum Beispiel zu Irving Berlin, dem ungekrönten König der amerikanischen Unterhaltungsmusik, der einen Assistenten sucht. Wenn du willst, kannst du den Job haben, George. Aber ich hoffe, du sagst nein, denn du bist zu gut dafür. Im Jahr 1919 komponiert der 20-jährige Gershwin den Song, der ihn innerhalb weniger Wochen berühmt und wohlhabend machen sollte. Swanee. Pate des Erfolges ist einer der leuchtendsten Sterne des Broadway, der Sänger Al Johnson, der das Stück entdeckte und in seine Revue übernimmt. Die Schallplatte hat soeben ihren medialen Durchbruch geschafft. Swanee, auch im Notendruck ein internationaler Hit, erscheint als Schellackscheibe und verkauft sich mehr als 2 Millionen Mal. Gershwin bringt wie kein anderer Delikatesse, ja traumhafte Schönheit in die Jazzmusik. Sein Gefühl für rhythmische Variationen, für überraschend gesetzte Akzente, für Stimmungen und Emphase ist einmalig. Aus der Literaturzeitschrift The Dial vom August 1923. Ist die Einwanderernation USA in der Lage, eine eigenständige Kunstmusik zu entwickeln? Wenn ja, welcher Dialekt färbt diese Musik? Könnte dies der Jazz sein? Und welcher Mann ist in der Lage, diese Pioniertat durchzuführen? Im November 1923 präsentiert die Sängerin Eva Gautier den New Yorkern ein Konzertprogramm, in dem sie Werke zeitgenössischer klassischer Avantgarde, darunter von Bartok und Hindemith, mit amerikanischen Tin Pan Alley Klängen kontrastiert. Am Flügel begleitet sie ein hagerer, schwarzhaariger Jüngling, George Gershwin. Das Interpretenpaar verwirklicht zum ersten Mal, was seit längerem in der Luft liegt. Die Vereinigung der für die USA so charakteristischen afroamerikanischen Großstadtfolklore des Jazz und dem seriösen Konzertsaal. Harlem goes Carnegie Hall, könnte man sagen. Harlem Goes Carnegie Hall. Diese Idee trägt einer der erfolgreichsten amerikanischen Musiker seit einiger Zeit im Herzen. Paul Whiteman, der King of Jazz. Der populäre Orchesterleiter, dessen Radioshows ein Millionenpublikum begeistern, ist überzeugt, Gershwin, dieser Tausendsasser des Unterhaltungsgenres, ist der ideale Komponist, den Schmelztiegel der neuen und die Traditionen der alten Welt in einem einzigen sinfonischen Werk zusammenfließen zu lassen. Was ist amerikanische Musik? Lautet eine marktschreierische Anzeige, die Whiteman kurz entschlossen über den Kopf von Gershwin hinweg Anfang 1926 in der New York Times platziert. Gershwin, der gerade mit äußerstem Termindruck die Revue Sweet Little Devil fertigstellen muss, ist düpiert. Denn wenn er eines nicht hat, dann Zeit. Erst recht nicht für ein Stück, das den Anspruch erhebt, Geschichte zu schreiben. Dennoch ist das Energiebündel George ein Mann der Tat. In 3 intensiven Wochen mit viel Kaffee und wenig Schlaf entsteht eine Komposition für 2 Klaviere, deren Orchestrierung Paul Whitemans Arrangeur Fer de Groffet im Nebenzimmer erledigt. Die Uraufführung der Rhapsody in Blue, der Name ist eine Erfindung Ira Gershwins, findet am 12. Februar 1924 in der New Yorker Aeolian Hall statt. Alles, was im Showbiz und der Kulturszene Rang und Namen hat, darunter auch Klassikprominenz wie die Komponisten Rachmaninow und Stravinsky oder der Geiger Heifetz, sind elektrisiert, als das markante Klarinettenglissando zum ersten Mal ertönt. Der Kritiker Gilbert W. Gabriel: Der Anfang, dieses tremolierende, betrunkene Aufstöhnen als Introduktion, riss das Publikum zu Ovationen hin. Mr. Gershwin strotzt vor unbändiger Begabung. Man vermag ihm nicht zu entrinnen. Die Beifallsstürme, die der Rhapsody in Blue entgegenbrannten und die heftigen Diskussionen, die sie auslöst, machen den jungen Mann aus Brooklyn zu einer internationalen Berühmtheit. Zu Amerikas sportlicher Antwort auf Europas intellektuelle Neutöner wie Schönberg oder Ravel. Gleichzeitig zwingt Gershwin dieser phänomenale Erfolg zu einem in der Musik des 20. Jahrhunderts einzigartigen Doppelleben zwischen Konzertpodium und Revuebühne. Dieser Gershwin steckt uns alle in die Tasche. Der Kerl setzt sich hin und komponiert den besten Song unseres Jahrhunderts. Sinfonien, Konzerte? Wozu braucht er eine Sinfonie, wenn er solch einen Song schreiben kann? Das ist die Musik Amerikas. Sie wird so lange bestehen wie ein Lied von Schubert oder ein Walzer von Brahms. Der britische Komponist John Ireland über George Gershwins »The Man I Love«. Bis zu seinem frühen Tod wird George Gershwin ein hochtouriges und intensives Leben führen. Er ist ein internationaler Star, dessen Werke auch Europa im Sturm erobern. Dabei ist er ein Künstler, der auch soziale Schranken überwindet. Seine Hits pfeift der einfache Mann auf den Straßen von Berlin, seine Shows gehören bald zum festen Repertoire der Revue-Theater des Londoner West Ends. Und als er 1928 Paris besucht, erlebt er in der glamourösen Opera die spektakuläre europäische Erstaufführung des Klavierkonzerts Concerto in F. Ein Werk, das in New York in der Carnegie Hall aus der Taufe gehoben worden war. Auch George Gershwins letztes großes Werk ist eine musikalische Grenzüberschreitung, wie er sie mit der Rhapsody in Blue so fulminant begonnen hatte. Es ist die Oper Porgy and Bess, eine Hommage an die afroamerikanische Kultur Amerikas. Summertime aus Porgy and Bess in einer Jazzfassung. Ob auf der Showbühne, im Opernhaus, im Jazzclub oder im Konzertsaal, George Gershwins Musik ist in ihrer Universalität bis heute einzigartig. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the gun is high. Good evening. This is George Gershwin speaking. The orchestra just played my song, Mine. Tonight I'm going to play you my latest composition, which I wrote a few months ago down in Palm Beach, Florida. This is a composition in the form of variations on a tune, and the tune is I Got Rhythm. Rhapsody in Blue, die George Gershwin Story. Das Ende des Komponisten kommt früh und für viele seiner Freunde unerwartet. Im Jahr 1936 war Gershwin den kommerziellen Verlockungen des Tonfilms gefolgt und nach Hollywood gezogen. Unter der Sonne Kaliforniens schien sich der Musiker merkwürdig zu verändern. Es zeigten sich leichte Ausfallerscheinungen wie Gedächtnisverlust oder erhöhte Reizbarkeit. In den letzten Junitagen des Jahres 1937 verschlechtert sich Gershwins Gesundheitszustand in erschreckender Geschwindigkeit. Er fällt ins Koma und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte diagnostizieren einen Gehirntumor und versuchen eine Notoperation. Es ist zu spät, denn der Tumor war bereits irreparabel tief ins Hirngewebe eingedrungen. Der 11. Juli 1937 ist ein Sonntag, als Amerikas Radiostationen ihr Programm für eine Sondermeldung unterbrechen. Der Mann, der von sich sagte, er habe mehr Melodien im Kopf, als er in 100 Jahren zu Papier bringen könne, ist tot. George Gershwin starb heute in Hollywood im Alter von 38 Jahren. George Gershwin, ein Sonnyboy zwischen Broadway und Carnegie Hall? Den New Yorker einzig als Showbusiness-Champion anzuerkennen, wäre eine Fehleinschätzung seines musikgeschichtlichen Einflusses. Gershwin war ein Pionier, nicht nur im amerikanischen Sinn. Denn er kannte keine Skrupel, ästhetische Demarkationslinien zu überschreiten. Europäische Schubladen, hier ernste Kunst, dort flatterhaft leichte Unterhaltung, existierten für ihn nicht. Dass unsere Musik heute zur pluralistischen Weltmusik geworden ist, die sich vom europäischen Rigorismus emanzipiert hat, ist auch George Gershwin zu verdanken. David Yoon? Man erzählt sich, dass der junge Gershwin eines Tages Präludien und Fugen aus Johann Sebastian Bachs wohltemperiertem Klavier übte. Na, George, Trainierst du etwa auf Konzertvirtuose? Wollte jemand von ihm wissen. Nein, erwiderte Gershwin. Ich trainiere auf das Komponieren von guter Schlagermusik.